Das Gelübde, Abschnitt 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann. Zweiter Teil, dritte Geschichte. Das Gelübde. Abschnitt 2. Bald darauf, als sich dies in dem Hause des Bürgermeisters von L. begeben, wurde in dem Zisterzienser Nonnenkloster zu O. eine Logenschwester mit ungewöhnlicher Feierlichkeit begraben, und ein dumpfes Gerücht ging, dass diese Logenschwester die Gräfin Hermenegilda von C. gewesen, von der man glaubte, sie sei mit ihres Vaters Schwester, der Fürstin von Z., nach Italien gegangen. Zur selbigen Zeit erschien Graf Nepomuk von C., Hermenegildas Vater, in Warschau und trat, sich nur ein kleines Gütchen in der Ukraine vorbehaltend, seine sämtlichen übrigen beträchtlichen Besitzungen den beiden Söhnen des Fürsten Z., seinen Neffen, vermöge eines gerichtlichen Akts ohne Einschränkung ab. Man fragte nach der Ausstattung seiner Tochter. Da hob er den düsteren, tränenschweren Blick gen Himmel und sagte mit dumpfer Stimme: »Sie ist ausgestattet.« Er nahm gar keinen Anstand, nicht allein jenes Gerücht von Hermenegildas Tode im Kloster zu O. zu bestätigen, sondern auch das besondere Verhängnis zu offenbaren, das über Hermenegilda gewaltet und sie, einer duldenden Märtyrerin gleich, frühzeitig in das Grab gezogen. Manche Patrioten, gebeugt, aber nicht zerknickt durch den Fall des Vaterlandes, gedachten den Grafen aufs Neue in geheimen Verbindungen zu ziehen, die die Herstellung des polnischen Staats bezweckten, aber nicht mehr den feurigen, für Freiheit und Vaterland beseelten Mann, der sonst zu jeder gewagten Unternehmung mit unerschütterlichem Mute die Hand bot, fanden sie, sondern einen ohnmächtigen, von wildem Schmerz zerrissenen Greis, der allen welthändelnd entfremdet im Besitz stand, sich in tiefer Einsamkeit zu vergraben. Sonst, zu jener Zeit, als nach der ersten Teilung Polens die Insurrektion vorbereitet wurde, war des Grafen Nepomuk von C. Stammgut der geheime Sammelplatz der Patrioten. Dort entzündeten sich die Gemüter bei feierlichen Mahlen zum Kampf für das gefallene Vaterland. Dort erschien wie ein Engelsbild vom Himmel gesendet zur heiligen Weihe Hermenegilda in dem Kreise der jungen Helden. Wie es den Frauen ihrer Nation eigen, nahmen sie teil an allen, selbst an politischen Verhandlungen und äußerten, die Lage wohlbeachtend und erwägend, in einem Alter von nicht 17 Jahren, oft manchmal allen übrigen entgegen, eine Meinung, die von dem außerordentlichsten Scharfsinn, von der klarsten Umsicht zeigte und die mehrenteils den Ausschlag gab. Nächst ihr war niemanden das Talent des schnellen Überblicks, des Auffassens und scharf gegründeten Darstellens der Lage der Dinge mehr eigen als dem Grafen Stanislaus von R., einem feurigen, hochbegabten Jünglinge von 20 Jahren. So geschah es, dass Hermenegilda und Stanislaus, oft allein in raschen Diskussionen die zur Sprache gebrachten Gegenstände verhandelten, Vorschläge prüften, Annahmen verwarfen, andere aufstellten und dass die Resultate des Zweigesprächs zwischen dem Mädchen und dem Jünglinge oft selbst von den alten, staatsklugen Männern, die zu Rate saßen, als das Klügste und Beste, was zu beginnen, anerkannt werden mussten. Was war natürlicher, als an die Verbindung dieser beiden zu denken, in deren wunderbaren Talenten das Heil des Vaterlandes emporzukeimen schien. Außerdem war aber auch die nähere Verzweigung beider Familien schon deshalb in dem Augenblick politisch wichtig, weil man sie von verschiedenem Interesse beseelt glaubte, wie der Fall bei manchen anderen Familien in Polen zutraf. Hermenegilda, ganz durchdrungen von diesen Ansichten, nahm den ihr bestimmten Gatten als ein Geschenk des Vaterlandes auf, und so wurden mit ihrer feierlichen Verlobung die patriotischen Zusammenkünfte auf dem Gute des Vaters beschlossen. Es ist bekannt, dass die Polen unterlagen, dass mit Kosciuszkos Fall eine zu sehr auf Selbstvertrauen und falsch vorausgesetzte Rittertreue basierte Unternehmung scheiterte. Graf Stanislaus, dem seine frühere militärische Laufbahn, seine Jugend und Kraft eine Stelle im Heer anwies, hatte mit Löwenmut gefochten. Mit Not schmählicher Gefangenschaft entgangen, auf den Tod verwundet, kam er zurück. Nur Hermenegilda fesselte ihn noch ans Leben. In ihren Armen glaubte er Trost, verlorene Hoffnung wiederzufinden. So wie er nur leidlich von seinen Wunden genesen, eilte er auf die Güter des Grafen Nepomuk, um dort aufs Neue, aufs Schmerzlichste verwundet zu werden. Hermenegilda empfing ihn mit beinahe höhnischer Verachtung. »Seh ich den Helden, der in den Tod gehen wollte für das Vaterland?« So rief sie ihm entgegen. Es war, als wenn sie in dem törichten Wahnsinn den Bräutigam für einen jener Paladine der fabelhaften Ritterzeit gehalten, dessen Schwert allein Armeen vernichten konnte. Was halfen alle Beteuerungen, dass keine menschliche Kraft zu widerstehen vermochte, dem brausenden, alles verschlingenden Strom, der sich über das Vaterland hinwälzte? Was half alles Flehen der inbrünstigen Liebe? Hermenegilda, als könnte sich ihr todkaltes Herz nur im wilden Treiben der Welthändel entzünden, blieb bei dem Entschluss, ihre Hand nur dann dem Grafen Stanislaus geben zu wollen, wenn die Fremden aus dem Vaterlande vertrieben sein würden. Der Graf sah zu spät ein, dass Hermenegilda ihn nie liebte, so wie er sich überzeugen musste, dass die Bedingnis, die Hermenegilda aufstellte, vielleicht niemals, wenigstens erst in geraumer Zeit erfüllt werden konnte. Mit dem Schwur der Treue bis in den Tod verließ er die Geliebte und nahm französische Dienste, die in den Krieg nach Italien führten. Man sagt den polnischen Frauen nach, dass ein eigenes, launisches Wesen sie auszeichne. Tiefes Gefühl, sich hingebender Leichtsinn, stoische Selbstverleugnung, glühende Leidenschaft, todstarre Kälte, alles das, wie es bunt gemischt in ihrem Gemüte liegt, erzeugt das wunderliche, unstetige Treiben auf der Oberfläche, das dem Spiel gleicht, der im steten Wechsel fortplätschernden Wellen des im tiefsten Grunde bewegten Bachs. Gleichgültig sah Hermenegilda den Bräutigam scheiden, aber kaum waren einige Tage vergangen, als sie sich von solch unaussprechlicher Sehnsucht befangen fühlte, wie sie nur die glühendste Liebe erzeugen kann. Der Sturm des Krieges war verrauscht, die Amnestie wurde proklamiert, man entließ die polnischen Offiziere aus der Gefangenschaft. So geschah es, dass mehrere von Stanislaus Waffenbrüdern sich nach und nach auf des Grafen Gute einfanden. Mit tiefem Schmerz gedachte man jener unglücklichen Tage, aber auch mit hoher Begeisterung des Löwenmuts, womit alle, aber keiner mehr als Stanislaus, gefochten. Er hatte die zurückweichenden Bataillone da, wo schon alles verloren schien, aufs Neue ins Feuer geführt. Es war ihm geglückt, die feindlichen Reihen mit seiner Reiterei zu durchbrechen. Das Schicksal des Tages wankte. Da traf ihn eine Kugel und mit dem Ausruf »Vaterland! Hermenegilda!« stürzte er in Blut gebadet vom Pferde herab. Jedes Wort dieser Erzählung war ein Dolchstich, der tief in Hermenegildas Herz fuhr. »Nein, ich wusste es nicht, dass ich ihn unaussprechlich liebte, seit dem ersten Augenblick, als ich ihn sah. Welch ein höllisches Blendwerk konnte mich, Ärmste, verführen, dass ich zu leben gedachte, ohne ihn, der mein einziges Leben ist. Ich habe ihn in den Tod geschickt. Er kehrt nicht wieder.« So brach Hermenegilda aus in stürmische Klagen, die allen in die Seele drangen. Schlaflos, von steter Unruhe gefoltert, durchirrte sie zur Nachtzeit den Park und, als vermöge der Nachtwind ihre Worte hinauszutragen, zu dem fernen Geliebten, rief sie in die Lüfte hinein. »Stanislaus, Stanislaus, kehre zurück! Ich bin es, Hermenegilda ist es, die dich ruft. Hörst du mich denn nicht? Kehre zurück, sonst muss ich vergehen in banger Sehnsucht, in trostloser Verzweiflung.« Hermenegildas überreizter Zustand schien übergehen zu wollen in wirklichen, hellen Wahnsinn, der sie zu tausend Torheiten trieb. Graf Nepomuk, voller Kummer und Angst um das geliebte Kind, glaubte, dass ärztliche Hilfe hier vielleicht wirksam sein könnte, und es gelang ihm in der Tat, einen Arzt zu finden, der es sich gefallen ließ, einige Zeit auf dem Gute zu bleiben und sich der Leidenden anzunehmen. So richtig berechnet seine mehr psychische als physische Kurmethode aber auch sein mochte, so wenig sich ihre Wirkung auch ganz ableugnen ließ, so blieb es doch zweifelhaft, ob von wirklichem Genesen jemals die Rede würde sein können, da nach langer Stille sich ganz unerwartet wieder die seltsamsten Paroxysmen einstellten. Ein eigenes Abenteuer gab der Sache eine andere Wendung. Hermenegilda hatte eben den kleinen Ulanen, ein Püppchen, das sie sonst wie den Geliebten ans Herz gedrückt, dem sie die süßesten Namen gegeben, unwillig ins Feuer geworfen, weil er durchaus nicht singen wollte. Podroshtvaya namnemila, milcha projaschen, vkravibula etc. Im Begriff, von dieser Expedition in ihr Zimmer zurückzukehren, befand sie sich auf dem Vorsaal, als es klingend und klirrend hinter ihr herschritt. Sie schaute sich um, erblickte einen Offizier in voller Uniform der französischen Jägergarde, der den linken Arm in der Binde trug, und stürzte mit dem lauten Ruf »Stanislaus, mein Stanislaus!« ihm ohnmächtig in die Arme. Der Offizier, eingewurzelt im Boden vor Erstaunen und Überraschung, hatte nicht wenig Mühe, Hermenegilda, die, groß und üppig gebaut, eben keine geringe Last war, mit einem Arm, dessen er nur mächtig, aufrecht zu halten. Er drückte sie fest und fester an sich, und indem er Hermenegildas Herz an seiner Brust schlagen fühlte, musste er sich gestehen, dass dies eins der entzückendsten Abenteuer sei, das er je erlebt. Sekunde auf Sekunde verging. Der Offizier, ganz erzündet vom Liebesfeuer, das in tausend elektrischen Funken der holden Gestalt, die er in seinen Armen hielt, entströmte, drückte glühende Küsse auf die süßen Lippen. So fand ihn Graf Nepomuk, der aus seinem Zimmer trat. Auch er rief aufjauchzend vor Freude, »Graf Stanislaus!« In dem Augenblick erwachte Hermenegilda und umschlang ihn inbrünstig, indem sie ganz außer sich von Neuem rief, »Stanislaus, mein Geliebter, mein Gatte!« Der Offizier, im ganzen Gesicht glühend, zitternd, außer aller Fassung, trat einen Schritt zurück, indem er sich sanft Hermenegildas stürmischer Umarmung entzog. »Es ist der süßeste Augenblick meines Lebens, aber nicht schwelgen will ich in der Seligkeit, die mir nur ein Irrtum bereitet. Ich bin ja nicht Stanislaus. Ach, ich bin es ja nicht!« So sprach der Offizier, stotternd und zagend. Entsetzt prallte Hermenegilda zurück, und als sie sich, den Offizier schärfer ins Auge fassend, überzeugt, dass die freilich ganz wunderbare Ähnlichkeit des Offiziers mit dem Geliebten sie getäuscht, eilte sie nun fort, laut jammernd und klagend. Graf Nepomuk konnte, da der Offizier sich nun als den jüngeren Vetter des Grafen Stanislaus, als den Grafen Xaver von R. kundtat, es kaum für möglich halten, dass der Knabe in so kurzer Zeit zum kräftigen Jünglinge herangewachsen. Freilich kam hinzu, dass die Strapazen des Krieges dem Gesicht, der ganzen Haltung einen männlicheren Charakter gaben, als es sonst der Fall gewesen sein würde. Graf Xaver hatte nämlich mit seinem älteren Vetter Stanislaus zugleich das Vaterland verlassen, wie er französische Kriegsdienste genommen und in Italien gefochten. Damals, kaum 18 Jahre alt, zeichnete er sich doch bald als besonnener und löwenkühner Kriegsheld auf solche Weise aus, dass ihn der Feldherr zu seinem Adjutanten erhob. Und jetzt war er, ein 20-jähriger Jüngling, schon zum Obristen heraufgestiegen. Erhaltene Wunden nötigten ihn einige Zeit auszuruhen. Er kehrte in das Vaterlande zurück und Aufträge von Stanislaus an die Geliebte führten ihn auf den Landsitz des Grafen Nepomuk, wo er empfangen wurde, als sei er der Geliebte selbst. Graf Nepomuk und der Arzt, beide gaben sich, alle nur ersinnliche Mühe, Hermenegilda, die ganz vernichtet von Scham und bitterem Schmerz ihr Zimmer nicht verlassen wollte, solange Xaver im Hause, zu beruhigen. aber umsonst. Xaver war außer sich, daß er Hermenegilda nicht wiedersehen sollte. Er schrieb ihr, daß er unverschuldet eine für ihn unglückliche Ähnlichkeit zu hart büße. Aber nicht ihn allein, sondern den geliebten Stanislaus selbst träfe das von jenem verhängnisvollen Moment erzeugte Missgeschick, da ihm, dem Überbringer süßer Liebesbotschaft, jetzt alle Gelegenheit geraubt worden, ihr selbst, wie er gesollt, den Brief, den er von Stanislaus bei sich trage, einzuhändigen und noch alles von Mund zu Mund hinzuzufügen, was Stanislaus in der Hast des Augenblicks nicht mehr schreiben konnte. Hermenegildas Kammerfrau, die Xaver in sein Interesse gezogen, übernahm die Bestellung zur günstigen Stunde, und was dem Vater, dem Arzt nicht gelungen, bewirkte Xaver durch sein Schreiben. Hermenegilda entschloss sich, ihn zu sehen. In tiefem Schweigen, mit niedergesenktem Blick, empfing sie ihn in ihrem Gemach. Xaver nahte sich mit leisem, schwankenden Schritt. Er nahm Platz vor dem Sofa, auf dem sie saß, aber indem er sich herabbeugte von dem Stuhl, kniete er immer vor Hermenegilda, als dass er saß, und so flehte er in den rührendsten Ausdrücken mit einem Ton, als habe er sich des unverzeihlichsten Verbrechens anzuklagen, nicht auf sein Haupt möge sie die Schuld des Irrtums laden, der ihn die Seligkeit des geliebten Freundes empfinden lasse. Nicht ihn, nein, Stanislaus selbst habe sie in der Wonne des Wiedersehens umarmt. Er übergab den Brief und fing an, von Stanislaus zu erzählen, wie er mit echt ritterlicher Treue selbst im blutigen Kampfe seiner Dame gedenke, wie nur sein Herz glühe für Freiheit und Vaterland und so weiter. Xaver erzählt mit lebendigem Feuer, er riss Hermenegilden hin, die alle Scheu bald überwunden, den zauberischen Blick ihrer Himmelsaugen unverwandt auf ihn richtete, so daß er, ein neuer, von Turandots Blick getroffener, Kalaf, durchbebt von süßer Wonne, nur mühsam die Erzählung fortspann. Ohne es selbst zu wissen, bedrängt von dem inneren Kampf gegen die Leidenschaft, die in hellen Flammen auflodern wollte, verlor er sich in die weitläufige Beschreibung einzelner Gefechte. Er sprach von Kavallerieangriffen, gesprengten Massen, eroberten Batterien. Ungeduldig unterbrach ihn Hermenegilda, indem sie rief: »O weg mit diesen blutigen Szenen eines Schauspiels der Hölle! Sage, sage mir nur, dass er mich liebt, dass Stanislaus mich liebt!« Da ergriff Xaver, ganz ermutigt, Hermenegildas Hand, die er heftig an seine Brust drückte. »Höre ihn selbst, deinen Stanislaus!« So rief er, und nun strömten die Beteuerungen der glühendsten Liebe, wie sie nur dem Wahnsinn der verzehrendsten Leidenschaft eigen, von seinen Lippen. Er war zu Hermenegildas Füßen gesunken. Sie hatte ihn mit beiden Armen umschlungen, aber indem er, schnell aufgesprungen, sie an seine Brust drücken wollte, fühlte er sich heftig zurückgestoßen. Hermenegilda sah ihn mit starrem, seltsamen Blick an und sprach mit dumpfer Stimme: »Eitle Puppe, wenn ich dich auch zum Leben erwärme an meiner Brust, so bist du doch nicht Stanislaus und kannst es auch nimmer werden.« Hierauf verließ sie das Zimmer mit leisem, langsamen Schritten. Xaver sah zu spät seine Unbesonnenheit ein. Dass er bis zum Wahnsinn in Hermenegilda, in die Braut des verwandten Freundes verliebt sei, fühlte er nur zu lebhaft. Ebenso aber auch, dass er bei jedem Schritt, den er zugunsten seiner törichten Leidenschaft zu tun gesonnen, sich würde treulosen Freundschaftsbruch vorwerfen müssen. Schnell abreisen, ohne Hermenegilda wiederzusehen, das war der heroische Entschluss, den er wirklich auf der Stelle so weit ausführte, dass er zu packen und seinen Wagen anzuspannen befahl. Graf Nepomuk war hochverwundert, als Xaver von ihm Abschied nahm. Er bot alles auf, ihn festzuhalten, doch mit einer Festigkeit, mehr von einer Art Krampf als von wahrer Geistesstärke erzeugt, blieb Xaver dabei, dass besondere Ursachen ihn forttrieben. Den Säbel umgeschnallt, die Feldmütze in der Hand, stand er in der Mitte des Zimmers, der Bediente mit dem Mantel auf dem Vorsaal. Unten vor der Türe wieherten ungeduldig die Pferde. Da ging die Tür auf. Hermenegilda trat herein. Mit unbeschreiblicher Anmut schritt sie auf den Grafen zu und sprach hold lächelnd: Sie wollen fort, lieber Xaver. Und noch so vieles, dachte ich, von meinem geliebten Stanislaus zu hören. Wissen Sie wohl, dass mich Ihre Erzählungen wunderbar trösten?« Xaver schlug hocherrötend die Augen nieder. Man nahm Platz. Graf Nepomuk versicherte einmal über das andere, seit vielen Monaten habe er Hermenegilda nicht in dieser heiteren, unbefangenen Stimmung gesehen. Auf seinen Wink wurde, da die Zeit herangekommen, die Abendtafel in demselben Zimmer bereitet. Der edelste Ungarwein perlte in den Gläsern, und voller Glut auf den Wangen nippte Hermenegilda aus dem gefüllten Pokal, hochfeiernd das Andenken des Geliebten, Freiheit und Vaterland. »Zur Nacht reise ich fort«, dachte Xaver im Innern, und frug in der Tat, als die Tafel aufgehoben, den Bedienten, ob der Wagen warte. »Der«, erwiderte der Bediente, »sei längst, wie Graf Nepomuk befohlen, abgepackt und abgespannt in die Remise geschoben. Die Pferde fräsen im Stall und Wojciech schnarche unten auf dem Strohsack.« Xaver ließ es dabei bewenden. Hermenegildas unvermutete Erscheinung hatte den Grafen überzeugt, dass es nicht allein möglich, sondern auch rätlich und angenehm sei, zu bleiben. Und von dieser Überzeugung kam er zu der anderen, dass es nur darauf ankomme, sich zu besiegen, das heißt, Ausbrüchen der inneren Leidenschaft zu wehren. Die, den geisteskranken Zustand Hermenegildas aufreizend, nur ihm in jeder Hinsicht verderblich werden könnten. Wie denn nur alles sich weiter fügen würde, so beschloss Xaver seine Betrachtung, sollte selbst Hermenegilda, aus ihren Träumen erwacht, die heitere Gegenwart der düsteren Zukunft vorziehen, das liege denn alles in der Konstellation zusammenwirkender Umstände und an Treulosigkeit, an Freundschaftsbruch sei nicht zu denken. So wie Xaver anderen Tages Hermenegilden wiedersah, gelang es ihm in der Tat, indem er sorglich auch das Kleinste vermied, was sein zu heißes Blut hätte in Wallung setzen können, seine Leidenschaft niederzukämpfen. In den Schranken der strengsten Sitte bleibend, ja selbst ein frostig Zeremoniell beachtend, gab er nur dem Gespräch die Schwingen jener Galanterie, die den Weibern mit süßem Zucker verderbliches Gift beibringt. Xaver, ein 20-jähriger Jüngling, in eigentlichen Liebeshändeln unerfahren, entfaltete, von dem sicheren Takt fürs Böse im Innern geleitet, die Kunst des erfahrenen Meisters. Ende des zweiten Abschnitts von »Das Gelübde«.